ein Mikro dabei, ist es nicht toll. Ja. Schöne Hand. Der kann man doch jetzt nicht projizieren. Es ist übrigens nicht gut, als Test von einem Mikro reinzupusten und drauf zu klopfen. Das ist das Schlechteste, was man machen kann. Das wäre in Ordnung. Alles andere nicht. Ich lege mal meine Jacke hier oben hin, wenn es so stört. Nochmal ein kleiner thematischer Sprung. Viele kenne ich vielleicht auch noch von der Umphase. Ich bin Charlotte, ich bin vom Fachschaftsrat. Aber zusätzlich gebe ich auch das Tutorium Studieneinstieg. Das Wichtigste steht im Endeffekt hier mit dran. Das findet ihr über die Homepage der IFA unter Mentoring. Die wichtigste Sache ist eigentlich meine E-Mail-Adresse. Falls ihr im Rahmen eures Studiums oder auch sonst irgendwelche Probleme, Fragen, Kritik, was auch immer habt, schreibt an diese E-Mail-Adresse. Ich biete auch ab nächster Woche eine Sprechstunde an. Die steht dann auch auf der Homepage. Da könnt ihr einfach immer vorbeikommen und mich fragen. Ich bin genauso ein Studenten wie ihr. Das bedeutet, ich kenne mich auch mit ziemlich vielen Problemen und Fragen aus, die ihr so habt. Ich hatte die selber alle in meinem ersten Semester. Und deswegen gibt es jetzt auch extra einen Kurs, der alle die Fragen hoffentlich mit beantwortet. Hat ihr die Adresse abgeschrieben? Achso. Sehr gut. Einfach spiegelverkehrt auflegen. Super. Ich bin die Franzi, ich bin Masterstudentin hier an der Universität und in diesem Semester ein Tutorium an zu wissenschaftlichen Arbeiten. Das ist für alle diejenigen interessant, die vielleicht sogar schon in diesem Semester oder im nächsten Semester Hausarbeiten anfertigen müssen und damit im Blick auf das Ende des Studiums dann die Bachelorarbeit verfassen sollen. Meine E-Mail-Adresse seht ihr hier. Ihr könnt dort mir Fragen stellen und euch auch für dieses Tutorium anmelden. Das Ganze ist freiwillig und ja, dort von mir angeboten. Und das Programm nehme ich einfach mal kurz auf, aber das seht ihr dann auch auf der Internetseite. Wieso verrechte ich aber nicht? Einmal noch falsch rein. Wenn das der Running Gag wird, wird es richtig super. Ja. Ja, wo ich auch mal so ein bisschen mal sage, was ich da mache und was wir machen wollen. Ich auch teilweise Veranstaltungen raussuchen, wo ihr sagt, okay, die interessieren mich jetzt. Und ja, ansonsten biete ich auch eine Sprechstunde an. Die findet ihr auch auf der Internetseite, wo ihr mir jederzeit auch schreiben könnt und einen Termin vereinbaren könnt und dann persönlich vorbeikommt. Ja, und dann übergebe ich. Danke für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für deine Damen. Tschüss. Wir können uns ja wieder belehren bei Gelegenheit. Dann hast du noch Aufmerksamkeit. Esse, ist der nicht ein Professor für Informatik? Technik. Technik. Menschen können nicht mit Technik. Egal, ob sie Informatik machen oder nicht. Wenn da jetzt eine Frau stehen würde, die würde erstmal anfangen. Ich würde einfach anfangen. Oder wenn wir einen Mathe-Professor halt irgendwie mit Zahn zu lassen. Der wird einfach, genau, der wird einfach die Kabel hochschieben und weitermachen. Oh. Ich drücke jetzt erstmal hier wieder auf Pause. Wo bin ich gelandet? Wir sehen hier zwei technikaffine Wirtschaftsinformatiker. Ein Student an unseres Masterstudiums, ein Professor, weiß ich die Lage. Kann man mal abgeschaltet. Flug, irgendwann schafft es noch. Ja, zunächst mal darf ich Sie ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen zur Vorlesung Einführung in die Informatik. Das, was ich Ihnen jetzt eigentlich mit Folien präsentieren wollte, präsentiere ich Ihnen jetzt ganz einfach gleich mit Video, das bin ich, mit Ton. Sie hören meine Stimme und ja, den Rest packen wir dann auch. So, Zusatztutorial haben wir bereits getan. Was es da alles gibt, aha, Beamer lassen Sie sich da anschauen. Das ist sehr schön. Soweit sieht es gut aus. Wahrscheinlich sind es gleich bei den Kuchen. Ich könnte dann mal Noten kaufen. Einfach das Display auf den Tisch. Ach, der Name. Eingang, RGB, das sieht man schon auf. Der macht ein Auto-Setup. Ich hatte das hier nicht. Ich möchte mir mal helfen. Ich bin immer wieder zu schön. Ich drücke mal. Ich will es gehen. Das habe ich aufgestellt. Also, wenn Sie dieses Bleistiftsymbol sehen, dann kommt wirklich etwas, was mitschreiben kann. Ansonsten brauchen Sie nicht mitschreiben, weil Sie ganz oben zum Daumen holen. Grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich hier rechts unten in dem Bereich die Nummer der Folie befinde. Also wenn Sie sich Notizen machen wollen, dann blockieren Sie das erst die Nummer der Folie. Dann müssen Sie auch Ihre Notizen dazugehören. Ja, gewollt. So. Wer hat was zu schreiben kann? Ich glaube, gut. Aber wir merken, das war ein Test. Jawohl. Dass wir sehen, wenn man leichter kommt, was zu notieren. So, was brauchen Sie? Sie brauchen die E-Mail-Adresse von dem zugehörigen Händler, dass Sie Ihre Einschreibung erhalten. Das sollten alle haben. Gibt es irgendjemand, der das nicht hat? Das sieht nicht so aus. Gut. Also jeder mit seiner Einschreibung hier eine studentische E-Mail-Adresse erhalten und ein das zugehörige Passwort. Ja, dann brauchen Sie noch Internet. Zugang, entweder an einem der Pools der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät oder zu Hause oder irgendwo im Augusteum der Arbeitsplätze. Und Sie brauchen einen Internetbrowser, etwa Firefox oder Microsoft Internet Explorer oder irgendeine andere, die auch bekannt sind. Es gibt darüber hinaus. Die sollten alle auf dem neuesten Stand gebracht sein und JavaScript sollte aktiviert sein. Das ist zwar eine Lücke von sich, JavaScript, aber Sie brauchen in Ihrem System, in Google, ein aktiviertes. Ja, schließlich brauchen Sie noch, das ist ganz wichtig, einen PDF-Betrachter, etwa den Adobe Reader, der ist kostenfrei und hier unter dieser E-Mail-Adresse. Da gibt es weitere Mitglieder. Also Sie müssen da nichts kostenpflichtiges kaufen. Kommen hier komplett mit kostenfreien, zum Beispiel die Runde. Ja, Ihre E-Mail-Adresse kennen Sie, das Passwort kennen Sie, Sie wissen, ich brauche einen Browser, der aktualisiert ist, wo man es gerade jetzt installiert, JavaScript muss aktiviert sein und Sie brauchen eine Verantwortung. Und jetzt haben wir hier den Punkt, wie melden Sie sich bei Moodle an? Wir haben jetzt zwei Moodle-Systeme laufen, das ältere unter der Adresse moodle.unileipzig. Das setzen wir an. Sie tragen stattdessen moodle2.unileipzig.de ein. Und vorne dran, da steht ein HTTPS, sprich, das ist ein sichere Verbindung, weil Ihre Daten verschlüsselt übertragen werden. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Also, diese Adresse ist für Sie ganz wichtig. Ja, hier melden Sie sich an. Und hier tragen Sie dann Ihre Informationen ein. Zumindest bei mir ist es so, dass das hier nicht funktioniert. Dann werden Sie zeigen, dass ich an die Eintrage, vielleicht nach dem Glück, das sieht ja schon besser aus. Dann kann es sein, dass dieser Bug nicht verweilt. Sollte Ihre der zweite Teil der E-Mail-Adresse, ja. Dieser Teil kann auch direkt in den Wand stehen, dann wählen Sie hier bitte ohne aus. Und unten, das ist Ihr Passwort. Okay. Ja, und dann scrollen Sie nach unten. Ja. Und dort suchen Sie dann nach diesem Kurs. Die Information brauchen Sie auch noch. Das ist der Kurs, den als Folien real hochgeladen werden. Sie wollen wieder Kontakt. Das ist haben, dann wählen Sie einfach den Kurs für Einführung in die Informatik in der Semester 13/14 aus. Ja, da sind Sie eine ganze Menge Leute drin. Mein Name, der Praxistutor, der Lehrliche Instruktor, der Herr Müller, der Herr Lilla und der Kovac sind Mitarbeiter von mir, die auch mit drin sind für den Fall, dass es mal irgendwas klemmt oder schief geht. Und dann haben wir hier sogar einen Gastdozenten drin. Ja, das ist der Kursname. Und wenn Sie den Kurs weitergeben wollen, dann brauchen Sie noch ein Schlüsselwort. Und das Schlüsselwort lautet Platz. So, wer von Ihnen studiert in Wirtschaftswissenschaften? Sehr schön. Merken Sie sich dieses Wort gut, das wird bei mir bis ins dritte Semester in der Veranstaltung eine große Rolle spielen. Platz. Gibt es dann welche zweiten oder im dritten, noch nicht fremd, das ist die gar nicht so genau erinnern. Wirtschaftsinformatik, aber das ist leicht zu aktuell. Gut, gibt es soweit Fragen von Ihrer Seite? Oder soweit alles klar, nachvollziehbar? Also ganz wichtig, dass Sie die Antworten anmelden, denn damit haben Sie Zugang zu den Folien und auch zu den Übungsaufgaben. Okay. Dann kommen wir zur Information zur Grundschule. Also, Sie sind hier richtig. Es ist Montag zwischen 13:15 und 14:45 Uhr, der Grundschule auf. Und jetzt wird es interessant. Es sind ja zwei Studiengänge hier, jeden ganz formuliert, die Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftswissenschaften. Und diese Vorlesung, die Sie bei mir hören, ist Bestandteil des Moduls Wirtschaftsinformatik 1. Das heißt gleich für Linies und für den MINFA. Ja, also gleicher Name, zwei Studiengängen. Aber es ist was Unterschiedliches drin. Wirtschaftsinformatiker, die haben lediglich die Veranstaltung Einführung in die Wirtschaftsinformatik, das ist eine Vorlesung beim Professor Alt. Dann dazu eine Übung, Einführung in Wirtschaftsinformatik, die verantwortet auch vor dem Fall, glaubt in der Regel von Mitarbeitern gehalten. Und dann haben Sie hier noch die Einführung in Informatik, die Vorlesung mit einer freiwilligen Übung. So, das ist das, was die Wirtschaftsinformatik anbieten. Und dafür gibt es, wenn Sie die Klausur bestanden haben, 5 ECTS. Und Wirtschaftswissenschaftler, die haben noch eine Veranstaltung mehr. Das ist die Anwendungsprogrammierung im Umfang von 2 Semesterwochenstunden und die verantwortet der Professor Franschi. Und wenn Sie hier Fragen dazu haben, dann bitte an Professor Franschi oder seinen Mitarbeiter richten. Ebenso, wenn Sie Fragen zur Wirtschaftsinformatik haben, Vorlesung, die wir an Professor Alt richten, wissen da am besten Bescheid. Wenn uns Fragen zu Anführung der Informatik, dann sind es bei mir richtig. Ja, also, die Gs haben hier eine Veranstaltung mehr und die kriegen dann für das Modul insgesamt 10 Leistungspunkte. Da drin ist dann auch so ein bisschen berücksichtigt, dass den Wirtschaftswissenschaftlern der Stoff leicht tendenziell was schwerer fällt. Veranstaltung her. Ich selbst Voraussetzung für die Wirtschaftsinformatik. Doch die Modulabschlussprüfung ist eine einzige Klausur von 120 Minuten Dauer mit einfach Wahlaufgaben. Dazu werden wir auch sehen. So, jetzt haben Sie hier einen Überblick über die Termine und die vorläufige Stoffplanung. Sie sehen, wir haben insgesamt 14 Vorlesungstermine. Heute sind wir 4. Das schreitet dann alles ganz ordentlich voran. Da sehen wir uns hoffentlich alle beim IS Academicus. Der IS Academicus, das ist sozusagen der jährlich wiederkehrende Festtag anlässlich der Gründung der Universität. Das ist dann Project 2. Es gibt aber jede Menge Veranstaltungen für die Universität am Campus. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Ja, da freuen wir uns einfach alle gemeinsam. Zwei Wochen, die wir nicht sehen, nicht hören müssen, nicht abschalten, ausschalten. Und dann geht es aber wirklich gleich im neuen Jahr wieder los. Was mich freut, ist, dass wir hier hinten raus dann drei Gastvorträge haben. Zwei Termine werden von Klaus Buchalski gestaltet, dem Gründer und Mitinhaber der Firma Abiton Systems AG. Der Herr Buchalski ist ein ehemaliger der Universität, der Informatik studiert, hat schon eine andere Firma gegründet, Pop, sehr erfolgreich mit eigentlich Wahnsinnsprodukten unterwegs. Also, genau, fragen wir rum. Wer von Ihnen kann mit dem Namen Edward Snowden etwas anfangen? Das sind doch einige. Ja. Und jetzt denken Sie vielleicht alle, oh, der Edward Snowden, der hat uns nicht gemacht, dass wir uns ja im Internet alle abhören kann, aber so richtig nach schlechten Wahlen kann. Wer denkt das? Dass das Snowden uns nicht gemacht hat? Denkt keiner, Sie haben das alles schon gewusst, was man gehört hat. Also, diese Firma, die Pop zum Beispiel, die arbeitet auch mit nationalen Sicherheitseinrichtungen zusammen und sie können dort beliebige, auch verschlüsselte Internetverkehr bestellen. Sie machen es, sie sehen die Endpunkte der Kommunikation, die alles aufgelistet und alles, was verschlüsselt war, wird entschlüsselt vorgelegt. Ja, bei Internettelefonie, Überwachung via Skype kriegen sie ein CD-MP3. Und das gibt es schon länger und das haben die Jungs hingekriegt. Also, so viel zum Thema Sicherheit im Grunde genommen hat etwas Notwendiges davon gemacht, was in den Betrieben schon möglich war. Und das war eigentlich und solche hochspannenden, innovativen Produkte, ja, die hoffentlich nicht gegen uns eingesetzt werden, die kommen hier von einer Firma in Leipzig, die der Herr Moralski nicht gegründet hat. Ja, mal zu tun, wie die Pop-Vergleichung, weil ich so gut finde, alle Konsistenz. Also, er hält auch sehr spannende Vorträge, freut sich darauf, dass ich sich da hoffentlich in Berlin und lausche, was ich gerne tue. Und ich würde mich freuen, dass auch so zahlreich scheinende Menschen da sind. Ja, und dann haben wir am Schluss einen sehr speziellen Gastvortrag von Professor Knopper von der Fachhochschule Kaiserslautern. Ich frage Sie mal, wer kennt denn die Linux-Distribution Nobix? Das sind doch ein paar. Jawohl, und das ist der Mann dahinter, in der Knopf. Der kommt uns besuchen, der wird, um Sie alle ein bisschen zu überraschen, seine Flugdrohne mitbringen, die Linux-gesteuert ist. Ja, stellen Sie sich vor, wir kombinieren das mit den Software-Möglichkeiten. Das ist fantastisch. Und ja, also Klaus Knopper ist Professor für Wirtschaftsinformatik, ist aber genauso seit Jahrzehnten schon selbstständig tätig und lebt im Grunde genommen von der Beratung im Open Source Bereich, im Softwareentwicklungsbereich. Ich kann Ihnen versprechen, es wird auch spannend. Wir müssen Ihnen nur heute schon den Daumen drücken, dass er auch hier findet, weil er ein ganz massives Orientierungsproblem. Navigationspunkt, GPS-System, ja, das ist nur das größte Problem. Also so fünf mal hier war, kam nach zwei Stunden vom Hauptbahnhof endlich in die Und wenn er in der Stadt rumirrt, wenn man möglichst ist, okay. Kann ich mal einfach Hauptbahnhof. Ja, Thema Übung, die sind fakultativ. Und wenn man das Wort fakultativ in diesem Zusammenhang übersetzt, heißt das freiwillig. Aber Sie alle wären ganz schön blöd, wenn Sie die nicht machen würden. Machen Sie die freiwillig. Das hilft Ihnen. Der Stoff der Vorlesung wurde aufgegriffen oder vertieft, das ist weiter. Die die Übungsaufgaben werden immer am Tag nach der Vorlesung im Mittelkurs freigeschaltet und Sie haben die Möglichkeit, dann anhand der Beispiellösung noch eine Woche später freigeschaltet werden, Ihren Lernfortschritt zu überprüfen. Sie sehen dann, oh, habe ich mir das Mittelstädter, das Gleiche, oder möchte ich völlig daneben, habe ich Verständnisprobleme. Ja. Damit können Sie dann entscheiden, ob Sie noch mal was nachlernen müssen oder ob Sie gleich mal Konjunkturfragen im Kurs die Hilfe mit einem posten oder sich mit einem der Informatoren in Verbindung setzen. Ja, also die sind ziemlich wichtig. Was ich Ihnen auch nur nachdrücklich empfehlen kann, nutzen Sie das Forum, um kleine Lerngruppen zu machen. Es gibt Leute, die lernen für sich alleine sind gut, die sind so diszipliniert, das klappt, aber die meisten, bei denen ist es ganz nützlich, wenn so eine Kleingruppe von 2 bis 4 Leuten lernen. Ja? Also Leute, die lernen, die Computerspiele spielen, dann das beflügelt ein bisschen. Und, ich sage das gut, das ist eine wirklich ernste Sache, in der Schule, da wird man so ein bisschen getrieben, man wird nicht unbedingt zum selbstständigen Arbeiten gegangen. Das ist an der Universität ein Stück weit anders. Wenn Sie sich hier nicht selbst treiben und selbst anhalten und da Disziplin üben, dann kommen Sie mit einer relativ unangenehmen Bereiche. So, plötzlich sind da Berge da von Prüfungen. Oh Mist, ich habe doch nichts gelernt. Ja. Wie kriege ich das jetzt so hin? 48 Stunden vor der Prüfung. Ja, einmal Bulimie lernen. Und ja, das geht in die Hose. Es geht wirklich in die Hose. Machen Sie das von vornherein immer so ein bisschen lernen. Kleines bis einteilen von Disziplin, der glaubliche Portion. Und dann schaffen Sie es auch. Gut. Hier ganz wichtiger Hinweis. Die Tutoren werden Ihnen vorgestellt in den Folien, mit denen können Sie gerne Präsenz zeigen. Das ist Ihr Talent da. Freuen sich, Ihnen behilflich zu sein, aber Sie müssen auch nicht angesprochen werden. Also Sie kommen nicht bei Ihnen zu Hause vorbei, klingeln und sagen, ich würde Ihnen heute mal Präsenz geben. Die müssen Sie kontaktieren. Ja, da sind Sie auch schon, unsere beiden Tutoren. Einmal, nochmal rechts, der Bratz ist im 3. Semester, der heute gerne gekommen, hat aber parallel eine andere Veranstaltung, der sein muss. Der hat es also noch einigermaßen frisch in Erinnerung und der Nämlich ist einer unserer Masterstudierenden, sehr engagiert, ja, der guckt dann immer drauf, ach, was könnte man denn so Anreize bieten, unsere Studierenden, ich bremse die dann so ein bisschen. Aber gehen Sie mal davon aus, dass alle Folien, die Sie hier sehen, dass die sehr intensiv diskutiert sind. Das ist auch das Dienst von der Welt. Ja, der kann heute leider auch nicht da sein, er ist schlicht und einfach. So, jetzt nochmal zur Klausur. Die Modulabschlussprüfung ist, wie schon gesagt, die Klausur für 120 Minuten gedauert. 2 Seilstunden und Sie müssen mit dieser Klausur 80 Einfachfallaufgaben erarbeiten. So, wenn Sie Wirtschaftsinformatik studieren, sind 32 von diesen 80 Aufgaben aus dem Bereich Einführung in Informatik. Wenn Sie Wirtschaftswissenschaften studieren, dann sind lediglich 28 Aufgaben aus dem Bereich Einführung in Informatik. Das sollten Sie auch wissen, damit Sie das so ein bisschen einschätzen können. Ich will auch jetzt etwas verraten, was wir gewöhnlich mit fortgeschrittenem Semester hochkommen. Das ist dann so der Einbruch von studentischen Zeiten. Boah, ey, das sind so viele Folien, 1000 Folien. Was soll ich da daraus lernen? Wollte ich jetzt kurz davon, von welchen Aspekten der Klausur ist? Dann, was ich dann für gewöhnlich war, ich mache das jetzt schon mal vor, ist, ich rechne da mal so überschwänglich aus, mit den Informationen da sind, sind. Es sind im Grunde genommen 20 vorgeschriebene DIN A4 Seiten. Mehr Informationen ist das. Es zieht sich bloß. Und sowas, wenn ich bloß sagen will, das kann ich nicht. nicht abgefragt. Aber es wird zum Beispiel abgefragt, welche Bedeutung denn ein Fels Pascal hat. Warum der schon mal hat. Solche Abfragen. Ja, Hilfsmittel sind nicht zulässig. Ja, also außer irgendwelche Schreibwerkzeuge geht da nichts. Und also Handy, Notebook, iPad, was es noch so alles gibt. Auch Kameras, die man fotografiert, die aus Tour, so zu Hause bleiben. So, und jetzt gucken wir schon mal gleich rein, wie denn diese Aufgaben ausgemacht sind. In der Klausur werden Sie mit Fragen konfrontiert. Einfach mal so ausprobieren. Welche der folgenden Angaben zur Software sagen Sie, ist zu? Jetzt haben Sie hier vier Antwortmöglichkeiten. A. Sie kommt eher selten vor. Ja, haben wir eigentlich was gern für Abrede? Oder B. Durch Sie entsteht kein wirtschaftlicher Schaden. Ja. Oder C. Sie wird nur verfolgt, wenn sie gewerblich betrieben wird. Also wenn ich bei mir mal ein kommerzielles Produkt installiere und eine Lizenz oder so haben. Oder D, sie kann mit Gefängnisstrafen gehandelt werden. So, wer glaubt, dass Alternative A wahr ist? Alternative B, immerhin einer. Alternative C, zwei. Wird schon mal aktiver und D. Das freut mich, diese Antwort, also sind wir alle an den Punkt halt. Also ich habe schon so geheime Angaben, die glauben, dass wir doppelt und vier Fragen, die wir sonst nicht haben. Sonst wäre es etwas zu einfach. Also bei mir ist es so, dass alle die Fragen sich immer auf einen bestimmten Foliensatz beziehen und dort auch eine oder mehrere. Es gibt zusätzlich zu den Aufgaben immer eine Klassifikation, leicht, mittel, schwer. Und der zweite Teil ist, ist jetzt eine reine Faktenfrage oder ist es eine Anwendungsfrage? Oder ist es eine Tanzfrage? Ja, es war eine Faktenfrage. Da kann sowas abgefragt werden, wie ein Bild hat ein Bank. Ja, das ist ein Fakt, das ist ein Fakt. So, das ist ein Eine Frage, wenn es, wie viel ergibt 5 plus 3? Da mag die Ihnen zwar vielleicht leicht vorkommen, wenn es noch einige gibt, die ohne überhaupt des Taschenrechners rechnen können. Aber das wäre eine Anwendungsfrage. Das ist keine Faktenfrage. Schade, muss man ja wissen, wenn man addiert, ne, muss man zusammensehen können. Dann, wenn es leicht ist, also wir glauben, wir sind Aufgaben, wenn zum Beispiel zum Addieren von den Mehrzahlen, vielleicht auch mal zum Addieren von Zahlen und beliebigen Zahlen. Das wird dann schon ein bisschen anspruchsvoll. Und die Transferfrage, da ist es so, dass man etwas, was man für einen Bereich gemacht hat, für einen anderen Bereich übertragen. Und das fordert dann schon ein gewisses Nachdenken. Es ist auch ganz klar, wenn man eine Klausur mit vielen Faktenfragen macht, das sind auch unter anderem sehr leichte Fragen. Anwendungsfragen sind häufig so ein bisschen leicht und schwer. Und Transferfragen sind selten ganz leicht, aber häufig schwer. Und darüber steuere ich auch, wie die Klausur zusammengesetzt ist. Also mein Ziel ist es immer, für meine 28, 30 Aufgaben eine Auswahl an Fragen zu bringen, die es eigentlich jedem ermöglichen, durch die Klausur durchzukommen. Wenn er oder sie hier bei den meisten Veranstaltungen dabei war, Und wenn sich gerade das so ein bisschen mit dem Stoff auseinandersetzt. Wer überhaupt nicht mit Anschauung beikommt und sich auf den Stoff nicht auseinandersetzt, also der wird in der Regel bei meinen Aufgaben jeden Fall durchfahren. Häufig wird er also gesagt. Das ist so. Ja, ganz wichtig, es ist immer genau eine Antwort pro Frage, die niemals mehr hat. Ja, jetzt haben wir hier noch ein weiteres Beispiel von einer Frage. Gegeben ist das Positionssystem X, 2, Z. Jetzt wird es schon spannend. Was ist das? Und dann wird gefragt, welche der folgenden Zahlen ist am größten? Und jetzt könnte es sein, dass Sie plötzlich landen, das ist sicher sicher, das ist ja richtig. A, B, C, D. Ist sich irgendwann ganz sicher, was richtig ist? Ganz sicher bin ich mir auch nicht. Nö. Das ist gut. In so einer Situation sollten Sie einfach raten. Wenn Sie dann 25% der Wahrscheinlichkeit richtig ist. Also sollten Sie. Es kann es sein, dass Sie irgendwelche Alternativen von euch ausschließen können. Das wird ja auch so ein Gefallen. Wenn Sie gar nichts ankreuzen, und plötzlich ankreuzen, wird die Aufgabe mit 0 Punkten bewertet. Dann haben Sie gleich was verschenkt. Ja, ZZX, einfach mal. Ganz, ganz wichtiger Hinweis, wenn Sie wirklich nichts wissen, raten, wenn Sie ein bisschen was wissen, versuchen Sie mit Ihnen sind, auszuschalten und über die Verweise von ja, da sehen wir dann, das ist hier die Zahl Z und X. Das ist die Größte. Ja, weil das würde 0 entsprechen 1, 2. Und wenn wir jetzt hier eine Zahl haben, 2, 2, 0, dann wäre das von den ganzen Zahlen. Die Frage habe ich verstanden. Das ist ja, wie gesagt, wir haben Faktenfragen zum Erlernen, die wir reproduzieren können. Ja, Sie kennen den mit. Von den Studierenden, denen man irgendwas gibt, das auswendig lernen soll. Also, vielleicht ein Semester. Ja, den gibt's da. ZZX kann größer sein als. Schauen wir mal. Alles andere, wo eine 2 dran steht. Mediziner. Die 2 ist ja. Ein Z kann aber größer als 2 sein. Also, verstehst du? Eigentlich ist es da. Aber sind die Faktenfragen, Anwendungsfragen, gelernt, was wir anwenden können. Und hier die Transferfragen. Da muss man die anderen Anwendungsfragen verfahren und anwenden. Ja, dann haben wir jetzt hier noch ein Beispiel für eine Frage. Das ist kein Artefakt. Der Forschungs- und Wirtschaftsinformatik ist in etwas all 2004. Das werden Sie noch erfahren, ja, was Tetner und Vorobwohner meinen. Aber hier, das, was da steht, das wäre jetzt in diesem Zusammenhang nicht gehört. Ja, das ist ja erfahrener, und zwar über was Artefakt ist, ja, aber was ist jetzt kein Forschungsartefakt? Wichtiger Hinweis, wenn so ein Negationspartikel drin ist, das wird dann anders gesetzt. Ja, also nein, kein oder nicht, sondern immer normal gesetzte Fragestellung, damit Sie das nicht auch achten. Ja, dann haben Sie sowas. Umfassendes und aktuelles Gewerbe zur Wirtschaftsinformatik. Eine Methode zum Entwurfsoftware-basierter Dienstleistung. Oder ein Begriffssystem zur Beschreibung elektronisch geschützter Zusammenarbeit. Oder ein Programm, welches beispielhaft einen Algorithmus zur Textanalyse realisiert. Das ist dann im Übrigen zum Beispiel eine typische Transferaufgabe. Das funktioniert das, was ich das. Was Sie da im Kontext von gelernt haben, dass Sie das übertragen, um es hier im Nebenbereich der Aufgaben anzuwenden. Ja. Und da ist dann ziemlich klar, dass das mal ein paar Folien mit. Ich bringe da nicht mal ein paar Folien mit. Das wird mich dann später noch klar werden. Das ist eine Mathe oder Informatik. Ja, was sind die Lernziele? Es geht darum, dass eine Grundlagenkompetenz in Informationstechnik und Informatik für Studium und Beruf, das ist wichtig, Sie sollen mitreden können und Sie sollen ein bisschen anwenden. Ich will auch versuchen, so ein kleines bisschen das Interesse an die Informatik zu wecken. Das kann sehr schwer fallen. Bei meiner Partnerin, beim Sohn in der Klasse, da gibt es nicht wirklich viele, die sich für den Schulfach so im Informatikbereich beworben haben. Und wenn man dann rumfragt, ist meistens die Begeisterung sehr gering ausgeprägt. Was bei denen, wer die da ist, ist der Wahnsinn. Ich habe ja mal so einen Planer mit Urlaub, der hat dann so einen kleinen Einführungskurs genommen. Am Ostseestrand, das war faszinierend, aber die meisten haben nicht so krass. Gleich packe ich es trotzdem ein bisschen. Bei denjenigen, die nicht so begeistert sind. Und ganz wichtig ist es, Voraussetzung für die selbstständige Weiterbildung. Sie können hier fast keiner der Veranstaltungen vor dem Seminar, Übung, was auch immer, Grundlagen umfassend vermitteln. Es kommt immer darauf an, dass Sie selbst einhaken und sich dann dort schlauer machen müssen, halt, das ist wichtig oder interessiert. Was auch sagen muss, ist, es gibt ein sehr unterschiedliches Vorwissen bei den Studierenden hinsichtlich Informationstechnik und Informatik. Ich frage mal so, wer von Ihnen hatte schon mal sein Notebook auseinandergeschraubt? Oder sein Handy und hat es hinterher wieder zusammengeschraubt und es funktioniert noch. So. Also, teils, teils. Jetzt frage ich mal, wer von Ihnen wird das nie in den Krieg fallen? Das sind die anderen. Ja? Die dazwischen sind ein paar Unentschieden. Ja, aber ich glaube, das ist auch etwas hinzugehen. Teilnehmerin geben, wenn man denen sagt, ja, richte mal einen neuen E-Mail-Account ein oder richte mal eine Fritzenbox ein in der WG, ja, oder wo mal und sagen, ja, und so, ich mach, ja, schon erledigt. Und dann auch sagen, was, Fritzenbox? Ja, so einen blöden Namen. Gut, und das, was ich erfinden muss, ist ein Kompromiss. Ja, bei denen ich die Teilnehmer ohne Vorkenntnis nicht überfordere und bei denen die Teilnehmer mit Vorkenntnissen nicht genügend langweilen. Es wird hier eingegeben, fühlen sich relativ rasch überfordert. Ja. Es gibt dann auch wenige, die denken, oh, kenne ich alles, muss ich gar nicht mit hingehen. Das Blöde ist bei mir, also gerade für die Wirtschaftsinformatik, das taucht später in Vorlesungen wieder auf, da haben es dann die Leute alle vergessen. Ja, also wir haben jetzt vor einiger Zeit mit dem Tutor im Pflanzendialog eine Übungsaufgabe aus einer Lehrveranstaltung im dritten Semester rausgeschmissen, wo Ihnen hier der Algorithmus vorgestellt wird. Ja, das haben die Studenten einfach nicht gepackt, das so lange in den Kopf zu behalten. Die wussten ja nicht mal, dass sie das wussten. Das war das Schlimme. Ja. Aber man hört ja, es sind diese Krankheiten gegeben, mit denen immer hier auch, das ist viel so nicht der Fall. Ja, aber ich will nur sagen, es kommt wieder, genauso wie das Thema Redundanz oder so Softwareentwicklungsprozess. Wer da etliches anpassen, da wäre man recht, wenn es einen Wirtschaftsinformatiker später abgrabe. Ja, also deswegen bitte nicht alle ausklicken, weil sie denken, oh, ich kann das ja bei dem Ding. Wenn Sie sich der Folien annehmen, haben Sie da eigentlich schon alles drin, was Sie wissen sollten für die Klausur, ausreichen. Wenn es aber jetzt mal gut sagt, das ist mir zu wenig, da bin ich immer voll, da bin ich immer am Herlauf, der kann das alles nochmal nachlesen und verdienen, wie Sie ja angegeben Buch. Ich habe es selbst gelesen und war eigentlich dazu gegangen. Und vor allen Dingen wollte ich auch mal meinen ganzen Stoff auf der Folie prüfen, abgesehen dessen, dass stimmt. Ja, gibt es bis hierher Fragen? Danke. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann will ich Ihnen den Schnelldurchlauf und entscheiden. Was? Ich kann aus dem Buch bestellen, das ist jetzt 2,50. Das kriegt man an einem Tag hier voll. Das bestimmt. Das brauchen noch 5 bis 10 Tage. Ein bisschen mehr. Wenn wir die ganze Zeit vor den ausreichen, dann ist es mir egal. Steht aber, es ist ein Must-Have. Mach mal einen Impf. Das kannst du ja auch sein, denke ich mal. Aber ich hatte ihm ja schon zum Begrüßen der ersten Messe gesagt. Für Bücher kaufen, das ist mir einfach kein Geld. Also, wenn Sie das dort sind, könnte es sein, dass Sie das Geld aussagen. Muss man. Okay, aber jetzt hat es jeder. Das Ich sage, die meisten gibt es Software, die auch mit der Arbeit Es gibt auch zahlreiche Konzernbuchungen, die für Studierende kostenfrei oder kostengünstig sind oder auch mit Grundumfang gleich eingeschränkte Anwendungen, die sie kostenlos günstig nutzen können. Und gegen Nachweis erhalten sie auch viele kommerzielle Programme günstiger oder kostenlos. Beispiel Greenium. Da hat mich der Mensch auch aufmerksam gemacht, der bietet Ihnen das Fakultätsrechenzentrum, der LIFA, an. Ja. Was haben wir da drin? Da sind Anwendungen drin wie OneNote, Access, Visio, Project, allerdings nicht Microsoft Office. Ja, das ist nicht Premium. Das ist nicht drin. Wer Microsoft Office wollte, da gibt es dann noch eine kostenpflichtige Lösung für 79 Euro. Zahlt einmal, da kann man das 4 Jahre nutzen. Ist aber immer noch Geld. Deswegen hat es ja nicht aufgeschrieben. Diese Produkt wird uns ausschließlich für Privatzwecke nutzen. Also das wird nicht mit der Firma, die sich mit der Werbung einsetzen. Und einfach so ich habe es klarlos gemacht. Sehr gut. Alle Samsung Handy nutzen. Aber nur bei Samsung. Jetzt ist es noch in Situation gestellt. Es geht aber nur bei Samsung. Das waren diese ewigen Werbeanrufe, die dann jeden Tag eigentlich. Was ist jetzt der Plan? Vibration. Ich kann niemals lachen. Kann mir das erklären? Ich finde das gerade so geil. Wir sehen auch kein Hinschild und dachte, ich mache jetzt mal Ruhemodus ein. Das hat doch Bluetooth ausgemacht. Wird das bringen, wenn du es meinst? Jeder andere Ton ist dann ein. Ja, und das, was ich Ihnen jetzt im Folgenden noch sage, bezieht sich weitestgehend auf Microsoft Windows. Das ist wohl das Betriebssystem, was die meisten von Ihnen anwenden. Ich frage mal ganz kurz, wer von Ihnen wendet das denn nicht an? Wer setzt es nicht ein? Eine zunehmend größere Zahl von Personen, darunter sogar Frauen, das ist toll. Ich vermute, seine Namen, die haben Mac. Linux, Mensch. Große Klasse, Sie auch? Mac. Okay, also Mac und Linux. Heute Abend wäre in dieser Fraktion. Finde ich ganz, ganz, ganz toll, denn muss sagen, dass diejenigen, die Windows einsetzen, sind häufig ein bisschen sorgloser im Umgang. Ja, da braucht man ganz schnell das installieren, boah, mach ich toll, schmeiß mich wieder runter, egal, was in der Registry so hängt. Ja. Und der Linux überlegt das sich ein bisschen. Und unter Mac OS ist es sowieso etwas restriktiver. Ja. Da hat mal ein Kollege von mir im Vergleich gefahren und gesagt, ja, so ein Linux-User, wenn es bei dem nicht klappt, der frickt ewig dran rum, weil er glaubt, es klappt irgendwann. Und ein Mac-User, wenn es da nicht klappt, weiß es, wird nie tun. Das ist sehr unterschiedlich. Ja. Und also meine Erfahrung ist gerade, die Leute, die Linux einsetzen, die müssen einen etwas intensiveren Hintergrund haben. Ja, weil nicht funktioniert. Das ist durchaus positiv. Was auch ich habe das probiert. Es ist nicht so, dass ich es nicht probiert habe. Ja, Safer Surfing. Das ist die Angelegenheit. Warum ist das so wichtig? Es ist so, dass Sie in der Regel nach wenigen Minuten ungeschützten Surfens im Internet bereits den ersten Schritt haben. Wirklich so eine Frage von Minuten, haben wir so. Das sind Hauptursachen. Klar, das ganze Internet ist kriminell, deswegen müssen wir es abhören. Und B, ja, es gibt halt häufig außer Monokultur. Microsoft Internet Explorer und Firefox sind die Browser, die am häufigsten eingesetzt werden. Die meisten nutzen auch hier ein bisschen sorglos. Und auf die Art und Weise wird man sehr schnell den PC bestätigen. infizieren oder die Botnets kapern. Und besonders gefährlich sind aktive Inhalte, also alles, was mit Scripting zu tun hat. Leider müssen wir nur JavaScript eingeschaltet haben, sonst tut es nicht. Ja. Müssen wir W3R auch kennen. Aber diese aktiven Inhalte sind auch immer eine Gefahr. Ja, was wäre ein radikaler Schutz? Zum Beispiel ein Linux-System zu nutzen, das man ausschließlich von DVD oder vom Flash-Speicher. Das geht, das ist kein Problem. Das Lustige ist, ich habe draußen in den Knopf USB 3.0 installiert, bootet ungefähr einmal schneller als Windows 8.1 vom Steam. Oder, was man auch machen kann, ist, man kann ein zusätzliches Betriebssystem, auch hier würde ich Linux empfehlen, in einer sogenannten Virtual Machine installieren. Virtual Machine ist sozusagen ein Software, simuliert eigener Computer auf dem Computer. Der muss dazu natürlich ein bisschen Bums haben, ja, aber das kostet ja keine Zeit. Und darin kann man sein eigenes Betriebssystem installieren und laufen lassen. Und wenn Sie jetzt den Eindruck haben, oh, da könnte es schiefgegangen sein, dann speichern Sie einfach nicht den Zustand der virtuellen Maschine. Und schon wird alles, was an Änderungen war, vergessen. Ja. Sie können auch, wenn Sie klein eingerichtet haben, wo es irgendwie riskant was zusammensäuft oder so, diese virtuelle Maschine klonen und dann mit dem Klon starten und den Klon dann einfach grundsätzlich verwerfen. Alles kein Problem. Ja. Also beides relativ sicher und alternativ. Ja, wie können Sie sich, wenn Sie jetzt Windows nutzen und den Internet Explorer schützen, stets aktuell halten, beide, Windows und den Explorer, die Firewall sollte eingeschaltet sein, sensitive Daten sollten nur bei Netzes in Verbindung kommen, aktive Inhalte deaktivieren, einen Virenscanner einsetzen. Ja, und wenn Sie all das brav machen, dann haben Sie einen relativ guten Schutz. Aber keine hundertprozentige Sicherheit. Hundertprozentige Sicherheit gibt es eigentlich nicht. Ja. Es kommt 100% Schutz ran mit so einem Linux-Stick oder mit einer VM, mit einer Virtual Machine. Also das ist ziemlich gut. Eine Virtual Machine kann so konfigurieren, dass man den Rest mit dem Computer nicht kommunizieren kann. Und dann können Sie also immer auch Ihre Viren prüfen dazwischen. Ja, SSL-Verbindung, was ist das? Häufig wird im World Wide Web sensitive Daten abgefragt, so Geschichten wie Nummer, Kreditkarte, Bankverbindung. Das Lustige ist, wenn Sie beim Arzt anrufen, telefonisch ein Rezept bestellen wollen oder Auskunft über Ihre unmittelbar zurückliegende, sehr kritische Gesundheitsuntersuchung haben möchten, will die freundliche Dame, meistens die freundliche Dame, auch eine Verleitung, wenn Sie will jemand wissen, wie heißen Sie, wann sind Sie geboren. Und sobald Sie das gesagt haben, können Sie Ihre gesamte Krankengeschichte abfragen. Vorausgesetzt, Sie hat nicht extrem viel zu tun. Erzählen Sie das. Ja? Sprich, mit Ihrem Namen und Ihrem Geburtsdatum kann man beim Arzt eigentlich beliebige Auskünfte kriegen. So, jetzt frage ich mal. Wer von Ihnen hat Namen und Geburtsdatum im Internet veröffentlicht? Zum Beispiel Facebook. Also schauen Sie sich die Kombination an. Kannst du mal mit Arzt nicht veröffentlichen. Die Ärzte ja, das ist normal. Das funktioniert auch genauso wie soll. Das sollte ja ein bisschen groß sein. Und der hat ja nur mit einer solchen HTTPS. Und viele Browser zeigen Ihnen gleichzeitig irgendwo ganz diskret ein kleines Schloss zu. Darauf sollten Sie achten. HTTPS und das kleine Schloss. Und wenn Sie das tun, dann ist es so, dass Ihre Daten einigermaßen sicher verschlüsselt übertragen werden. Ansonsten kann man alles mitlesen. Ja? Also wer zum Beispiel sich auf sein E-Mail-Konto anmeldet mit HTTP, ja, und gibt dort seinen Benutzernamen ein, sein Passwort, das wird alles unverschlüsselt übertragen. Das kann jeder problemlos mitlesen. Und da kann man sogar am Router sitzen und kann das alles mal mitprotokollieren lassen. Und dann sucht man nur noch nach so Dingen wie User-ID, Anmeldename oder sonst was und findet die ganzen Accounts raus. Hat, glaube ich, Knopper vor Jahren ja auch mal vorgeführt, ne, was man als Umstand an Passwörtern und Zugangsinformationen im Netz, das ist eine Sache von Sekunden, das abzugreifen. Ja? Ist auch so, mit SSL eine hundertprozentige Sicherheit, aber höhere Sicherheit. Gut. Den Schutz vor mehr zwei Jahren sollten Sie nicht vernachlässigen. Seit einiger Zeit wird Windows Defender mit und ausgeliefert und der bietet einen gewissen Schutz vor Spyware. Das ist klar, so einen gewissen Schutz vor Viren. Dieser Schutz, der soll nicht so ganz toll sein, deswegen wird es trotzdem zusätzlich einen Virenscanner einzusetzen. Da gibt es neben kommerziellen Lösungen auch eine kostenfreie, die relativ passabel sind. Das Verrückte ist, dass viele Viren und Schadfunktionen sogar durch Bilder übertragen werden können. Die können auch über E-Mail verbreitet werden. Deswegen ist es am besten, wenn Sie Nachrichten nur als Text lesen. Ja, da gibt es dann irgendwo vergraben die Möglichkeit, so ein Podcast anzubringen und später Nachrichten als Text lesen und am besten eine Vorschau von Nachrichten ausschalten. Denn wenn so eine Schadfunktion so ein Bild ist, dann kriegen wir Vorschau des Bildes zeigen, dann sind wir schon nicht mehr. Worauf man auch achten muss, ist, dass bei vielen E-Mail-Clients, wenn man den Senden-Button drückt, plötzlich wieder auf HTML angeschaltet wird. Das muss man extra ausschalten. Ja. Sie können auch ein paar Einstellungen im E-Mail-Client auf die Inhalte der Bilder zugeben. Ich habe kein E-Mail-Client. In aller Regel wird ein anständiger E-Mail-Client Ihnen von sich aus bei der HTML-Ansicht keine E-Mail zeigen. Zumindest keine externen Bilder, wer weiß warum. Frage an die Insider. Warum heißt es, einige Bildinhalte wurden geblockt, um ihre Privatsphäre zu schützen? So ein Bild kann sehr klein sein. Ein Bild kann zum Beispiel aus einem weißen Pixel bestehen, einen einzigen weißen Pixel. Würden Sie ein einziges weißes Pixel noch nie mehr sehen? Nö. Sie? Gut. Also, Hintergrund ist, dieses einzige weiße Pixel, das kann ein Bild sein, was auf einem Server liegt und dort unter einer einzigartigen Adresse verliefert ist. Ja? So, bei dem Server, da laufen Protokolle mit, die festhalten, was abgerufen wird. Wenn ich Ihnen jetzt eine E-Mail schicke, mit einem einzigartigen Bild, so ein weißes Pixel, das Sie gar nicht sehen, und Sie lassen es anzeigen, stelle ich fest, aha, die E-Mail-Adresse, an die ich diese E-Mail geschickt habe, die gibt es wirklich, und niemand hat die angerufen, weil es gültig im Server ist. Somit habe ich verifiziert, dass Ihre E-Mail-Adresse gültig ist und weiß, dass ich Ihnen immer mehr Werbung schicken kann. Das ist der gute Wahl. Deswegen in der Regel die Anzeige des Handelsdaten. Warum das uns sofort mit dritter Art aufgeschrieben? Und natürlich kann man so eine externe Bitterei noch im Chat Ja, was gibt es so an nützlichen Anwendungen? Was könnte im Studium brauchen, das weniger zum Spiel, zum Erholen, als zum Arbeiten? Sogenannte Büroanwendungen, Office Week. Die umfassende Regeln, Textbearbeitung, Geldkalkulation, Präsentation, Vektorzeichen und vielleicht auch selbstständige Webseiten oder das Verwalten von Datenbanken. Interessant ist auch das Erstellen von PDF-Dateien, die Bild- und Fotobearbeitung, Archivprogramme und Computer-Algebra. Gucken wir da nochmal ein paar rein. die Office Suite am häufigsten eingesetzt wird. Das ist Microsoft Office. Die ist trotz Studentenrabatt noch relativ teuer. Wie gesagt, in Leipzig kriegen Sie wirklich OneNote Access kostenlos. Eine kostenfreie Alternative ist LibreOffice. LibreOffice ist aus OpenOffice hervorgegangen, OpenOffice wiederum aus DarOffice. Also ein Produkt, was fast so lange existiert, Microsoft Office, was aber auch gleichzeitig OpenOffice ist. Ist auch Open Source. Das heißt, Sie können sich die Programmquelle alle besorgen. Sie können also wirklich reinschauen, wie ist das Programm aufgebaut. Ich würde sagen, ja, viele tausend Seiten müssen zigtausend Seiten sein, können Sie beraten, ja. Dann können Sie das selbst übersetzen, Sie können also für Ereignis die offen übersetzen, oder Sie laden es einfach runter und installieren es wahrscheinlich einfach. Der Import-Export von Microsoft Office-Dateien geht so. Da habe ich letztendlich eine sehr kritische Erfahrung machen müssen, dass Microsoft Excel Mist gebaut hat. Das war ein Importieren von Daten. Dieser Mist ist mit LibreOffice halt nicht passiert. Ja. Aber hat uns einen bestimmten Kosten aufgekommen. Wir haben einen sehr guten PDF-Export bei LibreOffice. Die Dokumentation ist mittlerweile okay. Es kann einfach installiert werden. Warum auch immer, die jüngsten Versionen haben zumindest bei mir, aber auch bei meinen Kulturen, sehr viele Probleme. Ich habe auch hier bei Kulturen gestern noch unheimlich Stress gehabt. Und plötzlich bietet mir LibreOffice an, dass ich ein Update machen kann. Ich glaube, auf die Version 4.1.2. Das habe ich dann sofort gemacht. Und seitdem ist es nicht mehr abgestürzt. Ich hoffe, das bleibt so. Ja? Also, wenn man Dateien wird, die Hand durch das Office nutzen, das ist ein ganz bezahlendes Betrachtung vom Tor. Wenn man die Bibel hat. Und das war schon für die letzte Version, aber das sind vier. Ich habe auch einen. Ja, PDF bereitstellen. Warum ist das interessant? PDF kann man eigentlich auf allen Plattformen lesen. Mobiltelefon lesen, Apple lesen, auf Linux, Unix, Windows, geht nicht. Zum Lesen brauchen Sie Adobe Reader. Mit LibreOffice können Sie sehr gut PDF erstellen, schon mit Anschluss geschaffen. Alternativ kann man auch FreePDF von Stefan Heinz einsetzen. Wer FreePDF einsetzen will, braucht auch GhostScript und GhostView. Da finden Sie auf diesem angegebenen Seite stehen. Ja, das kann es auch sein, dass man schlimmer als vorher. Und dafür kann man entweder den kostenpflichtigen Adobe Acrobat nehmen. Bei der jüngsten Version von Adobe Reader kann man auch dort da einfache Kommentare unterbringen. Oder Sie nehmen PDF Exchange. Nee. Der ist in seiner Basisversion viel mehr. Ich hoffe, dass Sie nichts sagen, ich habe nicht irgendwie überrascht. Werbung mit irgendwelchen Spätangriffen. Das Ding ist realistisch, funktioniert. Das ist zum Beispiel das, mit dem ich arbeite. Kriegen Sie auch kostenlos, können Sie hier in die Folien erhalten und in Ihre Kommentare einschreiben. Ja, Bild- und Fotobearbeitung. Das, was so vom Handy kommt oder von der Digitalkamera, ist eine Sammlung von lauter einzelnen Bildpunkten, sondern diese und diese bearbeiten. Ich würde da gleich Photoshop angeben. Bitte nicht. Man kann dafür Photoshop einsetzen, kostet die ganze Zeit. Oftmals ist da mal eine Kamera kauft. So eine einfache Version von Photoshop 2, die heißt Adobe Photoshop Elements. Und ich kaufe das auch günstiger als Adobe Photoshop. Und wer es kostenlos, aber trotzdem einigermaßen leistungsfähig möchte, dem kann ich nur den GIMP empfehlen. Dann der GIMP steht für GNU, Image Manipulation Program. Das ist ein ziemlich mächtiges Programm mit einer völlig und intuitiven Bedienung stimmt. So, man kann wirklich Stunden, Tage, Wochen dran sitzen und das Ding zu bedienen lernen. Und dann sorgt es immer noch für ein paar Überraschungen, aber auch ein Sturm Photoshop muss man lernen. Dann hat die Frage, wohin man erstmal investiert. Wenn man zuerst in Photoshop investiert hat, dann will man ein anderes Programm mehr lernen. Ja, hier gibt es einen Link zum Download, Windows, ganz easy. Ja, das ist alles gut. Archivprogramme sind mitunter interessant und irgendwo größer als Datenmengen gepackt. Recht leistungsfähig und sensitiv, damit die im Prinzip alles geht. Und wer auch so schnittschnack und Verschlüsselung verzichten kann, kann auch unter Windows einfach einen kompilierten Ordner. Das zeigen kann. Müssen wir doch mal da rechtsklicks an. So, wenn Sie hier sagen, neu, haben Sie da unten die Möglichkeit, rechtsklicks an. Neu, haben Sie hier die Möglichkeit, einen solchen SIP-kompilierten Ordner anzulegen. Das, was Sie dann in dem Ordner reintun, das ist alles kompiliert. Verlegt also, salopp gesagt, nicht mehr Speicher. Nötig. Kannst auch denn umgucken mit Datei-Editor öffnen, nur das Bearbeiten geht nicht, weil wenn sie ohne sind. Das müssten sie dann packen und brauchen dann ganze Datei. Genau. Ja, dann Computer eingefasst. Etwas unheimlich Schickes. Das ist ein Computer, kann sehr schnell sehr große Zahlenmengen verarbeiten. Das wissen wir alle. Das ist wunderbar. Aber es gibt auch spezielle Programme, die befähigen den Computer zur Durchführung sogenannter symbolischer Berechnungen. Also sowas wie Klammer auf, minus b, Klammer zu, mal, Klammer auf, a, minus b, Klammer zu. Ja? Da will man ja hinterher nicht eine Zahl haben, sondern da soll rauskommen, a Quadrat, ja, a Quadrat minus b Quadrat. Ne? Das soll rauskommen. Und es gibt tatsächlich Programme, die können das rechnen. Wo kann man das so etwas rechnen können? Heißen Computer-Algebra-Systeme. Zum Beispiel, ein solches Computer-Algebra-System ist Maximum. Das können Sie kostenlos mit der Universität runterladen. Und das macht dann auch schon ganz schnuckelige Sachen. Ja? Also etwa so einen Ausdruck von Hand auszurechnen, würde mir überhaupt kein Vergnügen bereiten. Wenn man da in Maxima eintritt, soll, ja, also löse einfach diese Gleichung, löse auch nach x, dann hat Maxima das. Kein Problem. Das ist die Frage, wie kann man sowas sinnvoll einsetzen? Bei mir war es so, dass ich aus dem Mathematikunterricht im Gymnasium eine Reihe von Defiziten mitgenommen habe, die sich dann zu Beginn des Studiums sehr unangenehm bemerkbar machen. Und was für mich hilfreich war, war klar, dieser basic-programmierbare Taschenrechner und später ein sehr simples Computeralgebra-System, in dem ich das, was ich von Hand umgeformt habe, an Gleichungen, einfach nachrechnen konnte. Also man kann hergehen und kann eine Gleichung eingeben, kann die vereinfachen lassen, und dann guckt man sich das Ergebnis an. Und wenn ich jetzt die Gleichung umgeformt habe, kann ich der wieder eingeben, dann einfacher lassen, bis das gleiche Ergebnis rauskommt. Man kann in einem Computer-Algebra-System auch einzelne Umformungen nachvollziehen. Ja? Sie können also beide Seiten einer Gleichung irgendeinen Kern addieren oder was multiplizieren, dividieren. Und das zeigt Ihnen das auch an. wenn Sie es nicht gleich einfach lassen. Da können Sie sehen, ob Sie das, was Sie sich ausgedacht haben, von Hand umgeformt haben, ob da zumindest das Programm zu selben Ergebnis ist. Also das kann ein sehr guter Mathe-Tutor sein. Ja, was es auch kann, ist, es kann sehr schöne Grafiken zaubern, kann sich grafische Lösungen anschauen. Zahlenüberlappend. Ja, und dann so ein bisschen auf nützliche Seiten im World Wide Web. Eher mit, ich sag mal, Windows, mit Arial, Times New Roman, Courier New und was haben wir noch? Ringdings, ja, nicht so zu bieten, zu holen, sondern noch weitere Tontabschriften möchte oder wer das Ganze unter Linux haben möchte, der kann zum Beispiel diese Adresse suchen. Da gibt es eine ganze Menge von Schriften. Man muss aber immer prüfen, was sind kostenfreie, einsetzbare Schriften, denn dort sind auch lizenzierte, also Schriften mit einer speziellen Lizenz dort, die man Geld bezahlt. Das müssen Sie vor der Verwendung prüfen. Jetzt ist die Frage, wie sieht es denn so für den eigenen Dokument aus? Sollte ich so meine ganz super exotische Schrift nehmen, installieren und an andere weitergeben? Erstens ist alles gut, an andere weitergeben ist schwierig, weil die müssen diese Schrift dann auch installieren. Ja? Wenn Sie so eine Wahnsinnsschrift haben und drucken das dann aus, kein Problem. Ja? Wenn Sie so eine Wahnsinnsschriftart haben und gestalten dann Ihre Website, dann haben Sie schon potenziell ein Problem. Ja, weil bei Ihnen auf dem Computer wird es richtig aussehen, bei anderen wird es überhaupt nicht gut aussehen, weil Sie die Schrift nicht haben. Ja? Und wenn Sie ein Dokument dieser Art mal annotiert haben und weitergeben, wird Ihr Empfänger vielleicht auch sagen, ja, was hast du hier da gegeben? Das sieht ja gar nicht gut aus. Ja? Dem fehlt dann die Schrift. Vor dem Hintergrund sollten Sie dann vorzugsweise doch Standardschrift haben, wenn Sie Dokumente weitergeben. Wenn Sie es überprüfen wollen, ja, was haben wir hier? Wir haben auch manche Anleitungen gemacht, wir haben mittlerweile schöne Website über freie Formate entwickelt. Die Tiefart wird noch in zwei Formaten angeboten. Einmal SVG, das ist Scale und Vector-Index. Wird von einigen Programmen schon ja verarbeitet. Das ist auch ein Zeichen. Also LibreOffice ist es nicht, aber da steht Plugin zur Verfügung. Das müssen Sie installieren. Sie gehen auf SVG. Und das Tolle an SVG ist, das kann man beliebig groß und klein ziehen, ohne dass es hier zu Informationsverlusten kommt. Dann gibt es außerdem noch DMG. Das steht für Port and Network Graphics, das ist ein Dateiformat für Rastergrafik. Früher war da GIF, das war sehr lieb, also war, das war auch patentiert. Firma, die das patentiert hat, ich weiß nicht, wer es war, hat dann angefangen, sich ein paar Leute zu verklagen. Dann hat man vom GIF einfach drin gelassen. Das letzte war ein, das GIF mit 2004 aus. Heute ist BMG zumindest. Ja, dann noch so ein paar Online-Wörterbücher. Leo, denke ich, wird die meisten kennen. Merriam-Webster, vielleicht nicht ganz so viele. Merriam-Webster, den Vorteil ist das Englisch-Englisch. Da kriegt man mit ein bisschen mehr Hintergrund. Und dann gibt es noch eine Reihe von Übersetzungsprogrammen. Mit ja, zum Teil unterschiedlicher Qualität. Translate ist nicht schlecht. Es verwendet die einzelnen Ansatz zu übersetzen, wenn Sie damit schauen. Systransoft ist ein anderer Ansatz, auch schon drei von Jahren übbar mit anderen Seiten jetzt. Geht auch so da ab. Kommt, wurde mir von einer Linux empfohlen. Dann hat mein Herr ganz voll mal ausprobiert und war nicht dann noch mäßig voll. Spielen Sie mal ein bisschen. Wenn Sie einen Sprecher da haben. Aber es kommt auch sehr gut zu sagen. Das erste, was ich gern übersetzen lassen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also, wir können es auch ausprobieren und die wichtigsten Sachen daraus. Ich habe auch mal einen englischen Text fast übersetzen lassen. Da war eine Person, den Namen Smite. Ja, also kurz gesagt. Das Programm hat dann beständig übersetzt: Mikrofon sagt. War einfach geil. Gut, ich bin die Peter, ein Frauenpeter. Hier ist der Schicht in die englische Ausgabe hilfreich. Die Qualität in Deutschland englische Ausgabe hat sich zunehmend angenähert. Oftmals war es im Englischen. Doch, wir sind hier ein bisschen weiter. Ja, dann habe ich in den letzten Jahren immer wieder Studierende gefragt, oh, HTML, da kam gar nichts mehr zu. Und deswegen kann ich sagen, können Sie alles selbst beibringen. Oder zum Beispiel auf der Website self.html genau zu stellen. Das ist jetzt die Website. Die Website ist wohl das letzte Jahr von self.html. Wer erste Programmiererfahrung sammeln möchte, kann das mit einer Hausaufgabe. Zum Beispiel JavaScript. Ich kann nicht mit JavaScript kann. Ehrlich nicht. Oh nee. Mach du Eclipse runter und mach das. Dort finden Sie Ihr JavaScript-Programm interaktiv ausführen. Was ich vor einem Prozent angefangen habe, das ist die Zeit, dann machen wir das Böse dann für die höchste Mal mit unserem Programm, die Sprungnamen, die wir auf Excel als Halbversionsabbildung geschrieben sind. Und JavaScript. Und mit Programmen kannst du einfach kopieren und in diese Webpage reinkopieren. Das ist kopieren, Webpage einfügen lassen. Ja. Ich bin für die ganze Linie Zeit nicht verantwortlich für die Verfügbarkeit, Nichtbarkeit, Einheit von Schadfunktionen jeder Art und für die Inhalte. Ja, also sollten dort plötzlich politische Ratenwirtschaften oder irgendwelche unanständigen Inhalte auftauchen, kann ich nichts dafür, wird den Körper gar nicht. Wenn man überhaupt das Volk nicht geht, dann schauen Sie mal alles her.